Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Jena, 11. November 1787. Bei einem Besuch, den ich in Gesellschaft der Wieland bei Reinholds gemacht, fand ich den letzteren krank und werde dadurch verhindert, dir, mein Lieber, wie ich gewünscht, viel zu schreiben. Ich habe dir so viel und Dinge von so vieler Wichtigkeit für mich zu schreiben, dass ich Ruhe und Sammlung dazu brauche. Ich komme jetzt gar nicht aus dem Zimmer des Kranken, und nur in der Eile schreibe ich dir dieses. Lebe recht wohl und grüße mir alle von Herzen. Ewig der Deine, S.